Die Phönizierinnen von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Ödipus, Jokaste, Eteokles, Polyneikes, Antigone, ihre Kinder. Kreon, Bruder der Jokaste, Menoikeus, sein Sohn, Teiresias. Der Chor, phönizische Jungfrauen, zwei Boten, ein Greis, Manto, Tochter des Teiresias. Der Schauplatz ist in Theben vor dem königlichen Palast. Jokaste, o, der die Bahn durch die himmlische Gestirne wallt, Helios, und, stehend auf des goldenen Wagens Höh mit flüchtigem Gespanne, rings die Fackel schwingt, welch einen Unglücksstrahl hast du an jenem Tag gesandt, gen Theben, als in dies Land Kadmos von den meerumwogten Fluren der Phöniker kam. Der Kypris Tochter freiet er, Harmonia, und zeugte Polydoros, Labdakos war dem, sagt man, geboren. Dieses Sohn war Laios, ich aber werde des Menoikeus Kind genannt, und Kreon, den dieselbe Gattin ihm gebar. Jokasta ist der Name, den mein Vater mir gab. Laios ward mein Gatte, da nun dieser lang einsam mit mir und kinderlos daheim gelebt, geht er und fragt Apollon, und mit Söhnen das verwaiste Haus zu segnen, flehet er den Gott. Der sprach, o du, der Rosse kundigen Theberfürst, verlange nicht nach Kindern, das Geschick verbeut's, denn zeugst du einen Sohn, so tötet dich dein Kind, und Blut auf Blut beflecket dein gesamtes Haus. Doch er, von Wollust trunken und des Bachers Lust, zeugt einen Sohn, und als er nun das Kind erblickt, da zitternd vor dem Fehltritt und des Gottes Spruch, gibt er den Säugling, seinen Fuß mit spitzem Stahl durchbohret, Rinderhirten, ihn auf Heras Au zu legen, die Kithaerons hoher Gipfel trägt. Doch Polybus, Rosshüter, finden ihn, und heim wird er getragen, und die Hausfrau fasset ihn in ihre Arme, legt das Kind, das ich gebar, sich an die Brust und nennt es ihres Leibes Frucht. Als nun das gelbe Kinnhaar schon den Mann verriet, da geht mein Sohn aus Ahnung oder sonst belehrt, um zu erforschen, welche Eltern ihn gezeugt, zu Phoibos Tempel. Laios, mein Gatte, geht, um zu erkunden, ob das ausgesetzte Kind vielleicht noch lebt, und beide Wanderer treffen sich auf einem Kreuzweg in dem Lande Phokis an. Und Laios Wagenführer ruft dem Sohne zu, »O Fremdling, Königin, stelle dich nicht in den Weg!« Doch schweigend ging der stolzes Muts, und der Rosse Huf besudelte der Füße Sehnen ihm mit Blut. Drauf, denn der Greuel Summe nur erzähl ich euch, erschlägt der Sohn den Vater, und den Wagen gibt er Polybos, dem Pfleger. Nun verödete Sphinx unser Land durch Mord, mein Gatte war nicht mehr, und Kreon bot Jokastens Hand zum Lohne. Wer das Rätsel der verschmitzten Jungfrau lösen wird, dem Mann werd ich verheißen, und von ungefähr errät des Untiers Wunderspruch mein Sohn Ödip. drum wird er zum Heerführer dieser Stadt erwählt. Er nimmt den Siegslohn unsers Landes Zepter an, und mich, die ihn geboren, freit er ahnungslos die Ahnungslose, die des Sohnes Bett bestieg, und ich gebar dem Sohne Söhn, Eteokles und Polyneikes, dessen Ruhm weithin erschallt, zwei Töchter auch, die eine hieß der Vater selbst Ismene, und die ältere ich Antigone. Als drauf, den alles Ungemach traf, Ödipus vernahm, daß seine Mutter ihm vermählet war, legt er an seiner Augenpaar grausam die Hand mit goldner Spang in beide Sterne wütend. Hierauf, da meiner Söhne Kinn sich schattete, verschlossen sie den Vater, daß Vergessenheit die schwer vergebne Missetat verschleierte. So lebt daheim er, aber zürnend dem Geschick flucht grause Flüch er auf der Kinderhaupt herab, das Schwertes Schärfe dies sein Haus zertrümmere. Sie ahnungsvoll der Götterstrafe werde dies erfüllen, wohnten förder sie vereint daheim, verbanden sich, daß Polyneik, der Jüngere, freiwillig aus dem Vaterland zuerst entwich, Eteokles aber herrschet im Thebaner Volk ein Jahr hindurch, dann jener. Doch als auf der Höhe des Thrones Eteokles saß, da wich er nicht, und aus dem Lande stieß er seinen Bruder aus. Der eilt gen Argos zu Adrast, dem Schwäher, fort und kehrt mit manchem Mykenäer Speer zurück, naht selbst den sieben Toren dieser Stadt und heischt das väterliche Zepter und ein Teil des Reichs. Stillstand erfleht ich nur vom Sohn, und daß er, eh die Lanze klirrt, zum Bruder komme brüderlich. Auch wird er kommen, sagt der Bote mir zurück. O, der du des Olympos lichte Höhn bewohnst, Zeus, rett uns, Eintracht gib in meiner Kinder Herz. Bist du gerecht, so darfst du nicht vergönnen, daß derselbe Sterbliche endlos unglückselig sei. Sie geht ab. Ein Greis erscheint auf der Attike des Palastes. O deines Vaters schöner Zweig, Antigone, weil deinen Wunsch erhörend Jokasta dich zum höchsten Söller aus der Frauengemach entläßt, hinabzuschauen auf das Heer der Danaer, so harre, bis zuvor ich alle Weg erforscht, ob hier ein Bürger wandelt, das nicht schlechtes Lob uns beiden werde, mir, dem Sklaven, und auch dir, der Herrin. Späht ich alles aus, dann sag ich dir, was ich vernahm, und schauet im Argiver her, als ich den Stillstand deinem Bruder bracht und jüngst dorthin von hier und dann wieder hierher eilete, doch keiner von den Städtern naht ja dem Palast. So heb auf alte Zederstufen deinen Fuß und schau ins Blachfeld nieder an Ismenos Flut und Dirkas Quelle, welch ein großes Heer du siehst. Antigone steigt herauf. Antigone, reich denn, reiche der jungfräulichen greise Händ her von den Stufen und schwinge mich auf zu dir. Der Greis, so gib die Hand, Jungfrau, du kamst zu rechter Zeit, denn eben jetzt bewegt sich das Pelasgerheer und Haufe sondert sich von Haufen. Antigone, o weh, Hekate, mächtiges Kind Latos, wie das eiserne Feld funkelt, so weit man schaut. Der Greis. Ohnmächtig nahete freilich Polyneikes nicht, mit vielen Rossen, tausend Schilden braust er her. Antigone. Schützen auch Riegel, die fort hängen in den erzenen Angeln, Amphions Tor all, und die Felsenburg, ist sie bewacht ringsum? Der Greis. Sei ruhig, wohl beschützet rings ist unsere Stadt, doch schau sie an und sage, wen du kennen willst. Antigone, wer ist er mit glänzenden Busch, der sich der Schar voranbewegt und leicht den großen ehernen Schild an dem Arm hebet? Der Greis, ein Feldherr, o Gebieterin. Antigone, wo stammt er her, wer ist er, sag mir, Alter, und wie nennt er sich? Der Greis. Der rühmt Mykene seine Vaterstadt, und an Lernas Gewässern wohnt er, Fürst Hippomedon. Antigone. Wie er hochschreitet, o weh, wie graus anzuschauen, den Riesensöhnen der Erde vergleichbar, Sternenglanz entstrahlen Bilder, der ist nicht wie der sterblichen Tagsgeschlecht. Der Greis. Den siehst du nicht, der Dirkas Quell vorübergeht, den Feldherrn. Antigone. Anders, anders ist der Waffenart. Wer ist er? Der Greis. Öneus Stammekind ist der entsprost, Tydeus. Ätolische Kriegslust trägt er in der Brust. Antigone. Dieser, o Greis, ist der Held, dem die blühende Schwester von Polyneikes Gemahl wurde vermählet einst, wie andere Waffen führet er, ein Halbbarbar. Der Greis, Schildsrande tragen alle von Ätolia und wissen wohl zu zielen mit dem Eisenschaft. Antigone, du aber, Greis, wie weißt du dieses so genau? Der Greis, ich sah der Schilde Zeichen jüngst und merkte sie, da ich den Stillstand deinem Bruder bracht ins Heer, nun kenn ich an den Zeichen die Gewaffneten. Antigone, wer ist der Mann, der Zethos Grab vorübereilt, der Gelockte, von Augen so furchtbar anzuschauen? Der Jüngling, sprich. Der Greis, auch er ein Feldherr. Antigone, welche Meng im Waffenschmuck folgt seinem Fuße nach. Der Greis, Parthenopaios, Atalantas Sohn ist er. Antigone, die auf den Bergen mit seiner Erzeugerin schweifet, die Schwester Apolls durchbohre mit ihrem Geschoss ihn, der zu zerstören mir die Stadt herkam. Der Greis, wohl sprichst du, doch unbillig ist ihr Zürnen nicht, verhängen nicht die Götter nach Gerechtigkeit. Antigone, aber wo ist nur er, welchen verhängnisvoll einst mir die Mutter gebar? O lieber, wo ist Polyneikes? Sage, Greis. Der Greis, der dort am Grab der sieben Jungfrauen Niobes, erkennst du ihn, der neben dem Adrastos steht? Antigone, nicht deutlich, aber doch, den Umriss der Gestalt mein ich zu kennen, Haupt und Schultern trägt er so, dass ich flöge den Lauf der entstürmeten Wolk auf den Füßen dahin durch des Äthers Raum hin zu dem Bruder, das um den geliebten Hals schlingend die Händ ich ihm hinge, dem Armen, den langer Bann drückt. Ha! wie schön der goldne Waffenschmuck ihm steht. Alter, den östlichen Strahlen des Sonnengotts ähnlich erglänzet er. Der Greis, dem Waffenstillstand trauend, kommt er bald hieher zu deiner Freude. Antigone, wer ist jener und woher, o Greis, der dort der weißen Rosse Zügel hält? Der Greis, der Seher Amphiaraos, o Gebieterin, mit ihm die Tiere, der ehrt ein süßes Opferblut. Antigone, strahlengegürteten Halios Kind, o du, Selanaja, goldflammendes Licht, wie führt ruhig den Stachel er, weiß in die Ebene lenkend das Rossgespann, und wo ist er, der grausen Hohn spricht dieser Stadt, Kapaneus, der Greis? Die Zugäng unserer Türme mustert er, und auf und ab die Mauern irrt sein stolzer Blick. Antigone, o du, Nemesis, und des Zeus rollende Donner und des Wetterstrahles aufblitzendes Feuer, ihr werdet ihn schweigen, der Prahlsucht unbezwinglichen Übermut. Das ist er, dessen Speer die Thebanerin soll hingeben, Mykenas Volk und dir, Lernas, Triaina und amymonischen Wassern Poseidons hin, dass sie in Sklaverei starb, o du himmlische Nitref, Artemis, goldgelocketes Kind des Zeus, mich so trauriges Schicksal. Der Greis, o Tochter, geh ins Haus zurück und bleibe nun in deiner Frauen Gemächern, weil du deinen Sinn vergnügt hast und gesehen, was dein Herz begehrt. Ein Schrecken hat die Theberstadt ergriffen, drum naht dem Palast des Königs eine Weiberschar. Gern schmähet ja der Frauen sämtliches Geschlecht, zeigt ihnen sich der kleinste Stoff zum Reden, sie ergreifen ihn und finden neuen, wäre nur stets Weisheit, was der ungezähmten Lipp entströmt. Sie gehen in den Palast zurück. Der Chor tritt auf. Strophe. Von den Fluten der Tyrier kam ich, dem delphischen Gott geweiht, aus phönikischem Eiland, das Phoibos zu heiligem Dienst, ich dort wohnte dir unter Schneegipfeln deines Parnasses, über ionische Wogen in dem Schiff herrudernd, da Zephyros von der mährlichen Sikelia Segensfluren daherjagt, auf Lufthauchen den Himmel durchflog mit holdem Gesäusel. Gegenstrophe. Auserkoren aus meiner Stadt naht ich, ein ehrendes Weihgeschenk, dem kadmeischen Lande zu Agenors edlem Geschlecht hergesandt und zu Laios mir verwandte Gemäuer. Goldnen Tempel gebilden gleich werd ich Phoibos Dienerin stehn, und die Quelle Kastalias harret mein, daß die Locken der Jungfrauen Lust sie netze mir an heil'gen Festen Apollons. Schlussgesang. O, von Flammen umleuchteter Fels, zweigipflige Strahlenhöh, heilig dir, Dionysos, und du Rebe, die traubenreich alle Sonnen des Weines nie versiegende Fülle strömt. Heere Klüfte der Schlang und ihr, o Bergwachten der himmlischen, du auch Hügel, den festlicher Chor umschwingt der unsterblichen Göttin, lasst mich sonder Gefahr hin zu Apollons Mittel gefüllt vom Quell Dirka gelangen. Strophe. Itzo hat der wütende Ares diese Türm umringt, Krieg umflammt, o schützet sie, Himmelsgötter, diese Stadt, denn gemeinsam leiden mit Freunden Freunde, wenn ein Leid trifft die siebentorige Stadt, dann trauret, ach, mit ihr das Land Phönike, sind wir doch ein Blut, die Kinder der gehörnten Jo, darum teilen wir den Schmerz. Gegenstrophe. Eine Schilderwolk umblitzt rings die ganze Theberstadt, blut'ger Schlachtenbild, die auf Ödipus erzeugte bald bringen wird, Enyalios, Strafe der Erinnen, Argos Opelaskisches, furchtbar ist deine Heldenkraft samt der Gottheit, denn es brach nicht ungerecht in Waffen auf zur Fehde, der sein Stammland wieder heischt. Polyneikes tritt auf, der Chor. Polyneikes, der Tore Wächter öffneten die Riegel mir mit schneller Hand und nahmen in die Stadt mich auf. Das scheint verdächtig. Zogen sie mich in das Netz vielleicht und kostet's, wenn ich heim will, kehren Blut? Vorsicht ist nötig, überall hin, hier und dort, den Blick geworfen, ob nicht Arglist mich beschleicht, jedoch mit diesem Schwerte meine Faust bewährt, bahn ich mir Weg schon, wenn das Wagstück des bedarf. Er geht weiter. Holla, wer ist hier? Schreckte mich nur ein Geräusch? Zwar alles scheint tollkühnen, fürchterlich zu sein, sobald ihr Fuß hinschreitet durch des Feindes Land. Der Mutter trau ich und vertrau ihr wieder nicht, die mich beredet, mit Geleit hierher zu gehen. Doch nah ist Hülfe, denn Altäre stehen rings der Götter und die Häuser sind nicht menschenleer. Zurück an seinen dunkeln Ruhort mit dem Schwert. Wer sind nur die hier am Palast? Ich frage sie. Ihr fremden Frauen, saget mir, aus welchem Reich kommt ihr zur Heimat des Hellenenvolkes her? Der Chor. Das Land, das uns geboren ist, Phönikia, die Enkelsöhn Agenors aber sandten uns, der Kriegesbeut Erstlinge, jüngst dem Delphergott. Geleiten wollt uns Ödipus, berühmter Sohn, zum Tempel, wo Apollons hehrer Spruch ertönt. Da lagerte sich Argos Heer um diese Stadt. Nun sage mir, wer du bist und von wannen du zur siebentorigen Feste der Thebaier kommst. Polyneikes. Mein Vater ist des Laios Sohn Ödipus, dem mich Jokasta des Menoikeus Kind gebar, und Polyneikes nennt mich das Thebaiervolk. Der Chor. O Blutsverwandter von Agenors Königsstamm, der mir gebeut und Itzo mich gesendet hat, hin zu den Füßen fall ich, o Fürst, ehrend dir, getreu der väterlichen Sitte, du kamst, ach, spät in das Land der Heimat, wohlauf, Königin, eil hervor, tue die Pforten ihm auf, vernahmst unsern Ruf du, seine Mutter, was säumst länger du noch in dem hohen Gemach, ans Herz drücke deinen Sohn. Jokaste. Hervortretend. Den Ruf, o ihr Phöniker Jungfrauen, hör dich drinnen im Palaste und, vor Alter zitternd zwar, schlepp ich meinen Schritt. Willkommen, Kind, nach langer Zeit, nach vielen tausend Tagen, schau ich itzt Dein Auge drück ans Herz der Mutter Brust, die dich ernährt. Leg deine Wang an meine, lass das braune Gelock um meinen Nacken hinwallend Schatten in der Greisin Haar. Ach, ruhst du endlich, kaum gehoffet und geahnt, im Mutterarm? Wie nenn ich dich, wie schling ich die Hände um dich, was sag ich, tausendfacher Seligkeit voll? Hier und dort dich trauter, umhüpfend möcht erneun ich die Wonn Augenblick alter Zeit. Ach, Kind, einsam ist das Haus Ödipus, seit dich ins Elend der frevelnde Bruder trieb. Wie ersehnt Freunden dich, wie ersehnt Thebens Volk. Ich umschor darob das schneefarbne Haar, das mir von Tränen benetzt hinflog und warf weiße Gewänder hinweg, o Sohn, in dunkle, zerrissene Kleider, mir den Leib gehüllt. Doch im Palast der Augenlichts beraubte Greis, dem gleichmut'gen Zweigespann, welches jochlos irrt, seines Stamms nachweinend, vergeht in unendlichem Schmerz, und schon das Schwert gezückt auf seine Brust hat Ödipus, befestet schon die Todesschling, und noch stöhnt er Kinderfluch. Mit endlosem Aufschrei der Verzweiflung sitzt er in der Finsternis. Du aber, Sohn, wähltest ein Gemahl dir, so vernahm ich, Vaterfreuden suchtest du in fremdem Hause fern von hier und fremder Sippschaft zugewandt. Tief schmerzet deine Mutter und dein uraltes Volk der Hochzeit neue Strafe. Ich hab also nicht dir nach Sitte die Hochzeitfackel entflammt, wie's den glückselgen Müttern ziemt. Unhochzeitlich gewährt euch des Ismenos Flut Wonne des Bades nicht, und in der Theberstadt war von der Fürstenbraut Einzug alles stumm. Verderben darob, sei es Zwietracht oder sei Krieg, sei dein Vater der Schuldige, sei's, daß die Rache der Götter gekommen ist über des Ödipus Haus, denn auf mein Haupt fällt der trübsale Last. Der Chor. Wert ist den Frauen der Liebe Schmerz erkämpfte Frucht, und seiner Kinder freuet sich ihr ganz Geschlecht. Polyneikes, Mutter, es ist gut und schlimm, daß ich mich hergewagt zu meinen Feinden, aber unaustilgbar ist des Vaterlandes Liebe. Wer es anders sagt, der spielt mit Worten, und sein Herz hängt doch an ihm. Nun aber hat mich solche Furcht ergriffen, hier vielleicht ein Opfer brüderlicher List zu sein, daß ich das Schwert zur Hand hindurchschritt durch die Stadt und rings das Auge rollte. Eins beruhigt mich der Waffenstillstand und dein Wort, das mich zur Stadt der Väter brachte. Weinend sah ich wieder die Altär und Tempel und so manche Ringerbahn, wo ich gekämpft als Jüngling und der Dirker Flut. Von hier mit Unrecht ausgejagt, bewohn ich nun ein fremdes Land, und immer fleußt die Zehre mir. Unglück gebiert Unglück, so muß ich dich auch sehen, das Haupt geschoren und in schwarzes Trauerkleid verhüllt. O grauses Schicksal, das mich armen traf. Mutter, es ist schrecklich, wenn Verwandte sich entzweien, schwer neigen zur Versöhnung die Gemüter sich. Doch sag, was macht mein Vater im Palast? der Greis des Auge Nacht erblicket, was der Schwestern Paar, beseufzen sie mitleidig ihres Bruders Flucht? Jokaste. Hart straft ein Gott des Ödipus Geschlecht, o Sohn. Damit begann's, daß wider Fug einst ich gebar, daß Ödipus mein Gatte ward, dein Vater ward. Jedoch wozu dies? Tragen muß man das Geschick, viel hätt ich dich zu fragen, wenn ich nur das Herz dir nicht verwunde. Freilich, sehr verlanget mich. Polyneikes. Frag immer, frag mich alles, was du wünschen magst, was du willst, Mutter, das ist mir auch angenehm. Jokaste. Erst denn von dem, was ich dir wieder wünsch, o Sohn, vom Vaterlande, des beraubt sein ist so hart. Polyneikes. Das größte Unglück, Worte sagen es nicht aus. Jokaste. Wie das, o Sohn, was fällt Vertriebenen so schwer? Polyneikes. Die größte Pein ist, daß man nicht frei reden darf. Jokaste. Ein Sklav nur freilich redet nicht so, wie er denkt. Polyneikes. Der großen Unsinn zu ertragen, zwingt die Not. Jokaste. Auch das ist traurig, Rasen mit den Rasenden. Polyneikes. Ungern des Vorteils wegen gibt man sich dahin. Jokaste. Doch hört ich Hoffnung, labe den Vertriebenen. Polyneikes, sie blickt ihn wohl holdselig an, doch zögert sie. Jokaste, nicht wahr? Die Zeit lehrt, alle Hoffnung sei nur Traum. Polyneikes, doch schmückt die Not ihr namenloser Zauberreiz. Jokaste, wie lebtest du, eh Argos dir zu Hilfe kam? Polyneikes, bald hatt ich dafür einen Tag, bald wieder nicht. Jokaste, des Vaters Gastfreund und Vertraute taten nichts. Polyneikes, sei glücklich, trifft dich Elend, sind die Freund entflohn. Jokaste, dein hoher Stand, half dieser denn dir nicht empor? Polyneikes, ich hatte nichts, mein Adel machte mich nicht satt. Jokaste, nichts geht den Menschen, glaub ich, über Vaterland. Polyneikes, ich kann es nicht aussprechen, wie gar lieb es ist. Jokaste, was aber führte dich gen Argos, welcher Plan? Polyneikes, der Delphier weissagte dem Adrastos einst. Jokaste, wie? Was hast du gesagt, o Sohn? Ich ahn es nicht. Polyneikes, ein Löw und Eber sollten seine Töchter freien. Jokaste, mit diesen Tieren hattest du doch nichts gemein. Polyneikes, ich weiß es nicht, der Götterschickung riss mich fort. Jokaste, weiß ist die Gottheit, aber was knüpft euer Band? Polyneikes, Nacht war es, da ich zu Adrastos Toren kam. Jokaste, Zuflucht erflehend, wie ein armer Flüchtiger. Polyneikes, so war's, noch ein Verbannter kam zum selben Ort. Jokaste, auch der wohl sehr unglücklich, und wie nannt er sich? Polyneikes, Tydeus, des Öneus Sprössling, rühmt ihn das Gerücht. Jokaste, doch was verglich mit wilden Tieren euch Adrast? Polyneikes, weil um das Lager zwischen uns ein Kampf entsprang. Jokaste, so legte der Talaide das Orakel aus. Polyneikes, und gab uns beiden seiner Töchter Paar zu Frauen. Jokaste, lebst du beglückt mit deiner Gattin oder nicht? Polyneikes, untadlich war die Ehe bis auf diesen Tag. Jokaste, doch was vermocht Adrastos in den Krieg zu ziehn? Polyneikes, er schwur den zwei Eidamen, Öneus Sohn und mir, ins Vaterland uns einzusetzen, mich zuerst. Viel Häupter der Mykenier und der Danaer sind mit mir den betrübten, doch notwendigen Dienst mir zu leisten, denn die väterliche Stadt bekrieg ich ungern, himmlische, ihr wisst es, nahm ich wieder die geliebten Eltern meinen Speer. Doch du vermagst es, wende diese Schrecken ab, Mutter, und versöhne Freunde, die ein Blut vereint. Entreiß dem Elend mich und dich und alles Volk. Vor alter Zeit schon sagte man, ich sag es nach, Reichtum ist bei den Menschen das Geehrteste und hat in allem Menschenwerk die meiste Macht. Seinetwegen kam mit vielen tausend Speeren ich hierher, denn ist er dürftig, gilt der Edle nichts. Der Chor. Da kommt auch Eteokles zur Versöhnung her. Nun ist es dein Werk, Jokaste, Mutter, so zu reden, dass du deiner Kinder Herz bewegst. Eteokles, da bin ich, Mutter, dir zuliebe kam ich her. Was soll ich? Wer zu reden hat, beginne bald. Denn um die Mauern eil ich durch die Doppelreihen und hielt nur noch die Bürger, um dein Friedenswort zu hören, das auch diesem Eingang in die Stadt bewirkt hat, weil du's wolltest, so vergönnt ich es. Jokaste, still, Übereilung handelte noch nie gerecht, gelassene Rede richtet stets das meiste aus, hinweg die Zornblick Itzo und den Feindestrotz, du siehst ja kein blutiges Gorgonenhaupt, den Bruder siehst du, welcher zu dir kommen ist, und du auch kehre das Gesicht dem Bruder zu, Polyneikes, denn begegnen eure Blicke sich, so wirst du besser reden, besser ihn verstehn. Merkt auf, ich sag, ihr Kinder, euch ein gutes Wort, wenn auch der Freund dem Freunde schwer gezornet hat, drauf aber zu ihm kommend, Aug in Auge blickt, muß er nur das erwägen, was ihn hergeführt, des Bösen nicht mehr eingedenk, das er erlitt. So rede du der erste, Polyneikes, Sohn, denn du erschienst mit einem Danaidenheer, unrecht vergeltend, wie du sagst. Entscheide das der Götter einer, und das Unglück wend er ab. Polyneikes, einfach, o Mutter, ist der Wahrheit Rede stets, und Wortgekünstel fliehet die Gerechtigkeit der eignen Kraft vertrauend. Nur Unrecht bedarf, das an sich selber kranket, Arznei der List, was mich betrifft, ich sorgte für des Vaters Haus, für mich und den, und jenen Flüchen zu entgehen, die Ödipus einst über uns aussprach im Zorn, verband ich mich freiwillig aus dem Vaterland und gönnte dem des Reiches Zepter auf ein Jahr, damit auch ich abwechselnd herrscht in dieser Stadt und nicht in Zwietracht und in Kriegen Böses ihm zufügt und selber litte, wie es oft ergeht. Er lobte dies und schwor mir bei den Himmlischen, tat aber nichts von allem, was er angelobt, nein, hält die Herrschaft und mein Erbteil mir zurück. Noch jetzo bin ich willig, wenn mein Teil mir wird, das Heer zurückzusenden aus dem Vaterreich und in mein Haus zur Wechselherrschaft einzuziehen, ihm Gleiches überlassend bald auf gleiche Zeit, und werde nicht verwüsten meine Vaterstadt, noch setz ich eine Leiter an die Mauern an. Erlang ich dies nicht, werd ich aber auch das Recht versuchen, und die Götter sind mir Zeugen dann, daß, was ich tat, gerecht war, und daß ungerecht und frevelnd man des Vaterlandes mich beraubt. Das, Mutter, ist mein schlichtes Wort. Ich häufte nicht verworrne Trugschlüß, einzig das hab ich gesagt, was Tor und Weiser, mein ich, für gerecht erkennt. Der Chor. Auch mir, ob nicht erzogen im Hellenenland, scheint dennoch klug und billig, was du hier gesagt. Eteokles. Dünkt alle Menschen einerlei so schön als gut, dann gäb es keine Zweifel und kein Hadern mehr. So aber ist nichts Gleiches und nichts Ähnliches als nur die Namen. Über Ding ist ewig Streit, so sag auch ich freimütig es vor euch heraus. Zu den Gestirnen steig ich in den Äther auf und könnt ich's in der Erde tiefen, würde so die größte der Göttinnen mir Herrschaft zuteil. Dies Gut nun werd ich, Mutter, einem anderen nicht überlassen, lieber mir bewahr ich es, denn feig ist, wer das Größere sich rauben ließ und Kleinres annimmt. Ferner schäm ich dessen mich, daß unser Land verwüstend durch die Waffen er erlange, was er wünsche, denn unrühmlich wär es einst den Thebern, wenn aus Furcht vor Argos Speer ich meine Zepter diesem überlieferte. Mit Waffen durft er, Mutter, die Versöhnung nicht versuchen, denn die Rede richtet alles aus, was nur des Widersachers Schwert zu tun vermag. Doch wenn er sonst in diesem Lande wohnen will, es sei, das andere geb ich nie freiwillig hin, mir stände frei zu herrschen, und ich würde Sklav? Nein, stürmt mit Feuer, stürmt mit Schwertern auf mich ein, schirrt eure Rosse, füllt das Feld mit Wagen an, doch geb ich nimmer meine Herrschaft ihm dahin, darf je gefrevelt werden, um die Obermacht zu freveln, ehret. Übrigens sei man gerecht. Der Chor. Nicht ziemt es, schön zu reden zu nicht schöner Tat, denn das ist nicht schön, sondern höhnt Gerechtigkeit. Jokaste. Eteokles, nicht bloß übel sind des Alters los, nein, Kind, auch manches Gute, die Erfahrung weiß, heilsamen Rat zu geben als ein Jüngerer. Was jagst du der Göttinnen frevelhaftester der Ehre nach, Sohn? Diese weiß vom Rechte nichts. Zu manchem Haus und mancher hochbeglückten Stadt kam sie und ging, Verderben lassend hinter sich, sie, der du so nachrasest. Schöner ist es, Sohn, Gleichheit in Ehren halten, welche Freund und Freund und Städt und Städte und Bundsgenoss mit Bundsgenoss verbindet, Gleichheit ist ein heiliges Gesetz. Dem reichen Mann erstehet, in dem Armen stets ein Feind, und plötzlich bricht der Tag des Haders an. Maß und der Waage unbestochne Schalen gab Gleichheit den Nationen und schied Zahl von Zahl. Der Nacht umflortes Augenlid und Sonnenlicht durchwandern gleiches Schrittes ihren Jahreskreis, und keins beneidet um den Sieg das andere, so dienen beide Sonn und Nacht den Sterblichen, und du, dem gleicher Anteil an dem Reiche ward, gönnst diesem nichts, o sage, wo bleibt dann das Recht, Herrschaft, die glückbegabte Ungerechtigkeit, ist dir das höchst und großes, deucht es dir, wenn rings dich alles anstaunt, den Geehrten? Wahn ist das, viel hat zu sorgen, wessen Haus viel Schätze birgt, o Sohn, was heißt mehr, traun, es ist ein Name nur, denn mit der Notdurft lebenmäßige vergnügt, nicht eigne Güter haben ja die Sterblichen, was uns die Götter geben, das verwalten wir, und wenn sie wollen, nehmen sie es wieder hin. Reichtum besteht nicht, sondern währt nur einen Tag. Wohlan, wenn ich dich fragte, was du lieber willst, die Stadt beherrschen oder ihr Erretter sein, du wählst die Herrschaft. Doch wenn dieser dich besiegt, wenn dem Argeierspeere der Kadmeer weicht, dann siehest du zertrümmert die Thebaierstadt, siehst viele Jungfrauen deines Volks in Sklaverei von Feindes Hand aus ihrer Heimat fortgeschleppt. Qualvoll wird also diese Macht, die du begehrst, den Thebern werden, aber Ehrsucht blendet dich. Ich schweige schon, dir, Polyneikes, sag ich dies, unweise Gunst erweiset dir, Mykenes Fürst und Töricht, zeust du wieder deine Stadt herauf, wenn du sie nun bezwingest, was der Götterhand abwende, welche Siegeszeichen stellst du auf, welch Opfer bringst du, Sieger deines Vaterreichs, was schreibst du auf Weichschild am Strom des Inachos? Thebe verbrannte Polyneik und weihete den Göttern diese Beute. Kind, daß solcher Ruhm dir nimmer werden möge, beim Hellenenvolk, und wenn das Glück nun anders will, wie kehrest du gen Argos, wenn viel Tausende dein Zwist erschlug? Da spricht dann einer, o der schnöde Hochzeitbund, den du Adrastos knüpftest, um ein Mädchen stirbt so große Schar. In zwiefach Unglück rennst du, Sohn, verlierst mit alten Freunden auch dein neues Volk. Lasst ab zu wüten, lasset ab, zwei Rasende, die um dasselbe hadern, schrecklicher ist nichts. Der Chor. O Götter, kehrt ihr diese Gräuel ab von uns und flößet Eintracht, Ödipus erzeugten ein. Eteokles, Mutter, nicht um Worte streit ich, und es entflieht umsonst die Zeit, was hier stehn und ewig reden, deine Vorsorg ändert nichts, denn Vertrag ist hier unmöglich, außer wie ich sagte, dass ich das Zepter trag und Herrscher im Thebaierland sei. Spare denn die Langermahnung, Itzo, nur, und lass mich fort. Du entweich aus diesen Mauern oder stirb. Polyneikes. von wessen Hand, wer ist unverwundbar, daß er auf mein Herz den Todesstahl zückt und nicht dasselbe Schicksal fände, das er mir gedroht? Eteokles, vor dir nicht von weitem steht er, siehst du diese Hände? Polyneikes, ich sehe sie, feig ist der Reichtum und das Leben liebt er stets. Eteokles, kamst du darum mit dem großen Heere, weil ich nichts vermag? Polyneikes, besser ziert Vorsicht den Feldherrn als verwegene Sicherheit. Eteokles, übermütiger auf den Stillstand traust du, der dein Leben schirmt. Polyneikes, abermals fordre ich das Zepter und mein Land von dir zurück. Eteokles, fordre, nichts bin ich dir schuldig, denn mein Haus bewohn ich selbst. Polyneikes, mehr als deinen Teil begehrend? Eteokles, mehr, hinweg aus meiner Stadt. Polyneikes, vaterländische Altäre. Eteokles, welche du zu stürzen kamst. Polyneikes, höret mich. Eteokles, dich hören, der du dein Geburtsland überfällst? Polyneikes, Tempel ihr auf weißen Rossen schwebender. Eteokles, sie hassen dich. Polyneikes, aus dem Vaterlande treibt man mich. Eteokles, verderben willst du es? Polyneikes, ungerecht, ihr Götter. Eteokles, hier nicht, in Mykene ruf sie an. Polyneikes, Frevler. Eteokles, aber doch nicht meines Vaterlandes Feind wie du. Polyneikes, der du mich erblos hinwegtreibst. Eteokles, und ich töte dich dazu. Polyneikes, Vater, hörst du, was ich leide? Eteokles, o, er hört auch, was du tust. Polyneikes, und du, Mutter? Eteokles, dir geziemt nicht, dass du deine Mutter nennst. Polyneikes, Vaterstadt. Eteokles, nach Argos geh und rufe Lernas Fluten an. Polyneikes, still, ich gehe, dich, o Mutter, lob ich. Eteokles, fort aus diesem Reich. Polyneikes, geh ich doch, nur meinen Vater lass mich sehen. Eteokles, nimmermehr. Polyneikes, und die jungfräulichen Schwestern. Eteokles, die auch sollst du nimmer schauen. Polyneikes, o ihr Teuren. Eteokles, warum rufest du sie an, ihr ärgster Feind? Polyneikes, Mutter, lebe glücklich. Jokaste, glücklich ich? Ist das denn Glück, mein Sohn? Polyneikes, ich bin nicht dein Sohn mehr. Jokaste, schweres Leid zu schauen, war ich bestimmt. Polyneikes, dieser hat an mir gefrevelt. Eteokles, frevelst du doch auch an mir. Polyneikes, wo vor Thebens Türmen wirst du stehen? Eteokles, was forschest du danach? Polyneikes, weil zum Mord ich gegenüberstehen will. Eteokles, das wünsch auch ich. Jokaste, ich Unselige, was beginnt ihr, Kinder? Polyneikes, das erklärt sich selbst. Jokaste, scheu dir nicht des Vaters Rachfluch. Eteokles, fahr es hin, das ganze Haus. Polyneikes, Blut soll nun alsbald mir fließen und das Schwert nicht förderruhn, doch das Land, das mich ernährt hat, und die Götter zeugen mir, daß entehrt und schwer beleidigt ich dem Land entweichen muß, wie ein Sklav und nicht wie eines Vaters, des Laiden Sohn. Trifft dich etwas statt der Väter, mich nicht, diesen sei der Schuld, denn ich kam ungern und ungern scheid ich aus dem Vaterreich, doch auch Phoibos, Wegbeschützer und ihr Tempel, fahret wohl, opferreiche Götterbilder, ihr auch und gespielen ihr, denn ich weiß nicht, ob ich jemals wieder zu euch reden mag. Doch es schläft die Hoffnung nimmer, mit den Göttern denk ich noch, den zu töten und als König einzuziehen in Thebens Stadt. Der Chor. Strophe. Kadmos kam, der Tyrierheld, hierher, und die Verse warf in das Gras den unbezwungnen Leib, erfüllend Götterausspruch, wo die Stadt zu gründen sei, denn des Reichs Aonia Weizenfluren verhieß Apoll, wo die schönen Wasser Dirkas sich ergießen durch die Auen, von dem Fluge tief gefurcht und von Kräutern grün, wo den Bromios einst die Mutter neu vermählt dem Zeus gebar, als umschlingend sich zum Kranz Efeu sofort das Götterkind mit seines Laubes Dunkelheit des grünen Blütenreichen überschattete. Bacchischer Festjubel deiner Jungfrauen statt der Thebäer und der Efeu jauchzend. Gegenstrophe. Ares Drache, blutbefleckt, lauscht ein grimmer Hüter dort, über Quellen und umgrünte Ströme rollend, der Augen vielfach irrenden, stets Regenstern. Ihn erschlug der Tyrier, da zum Bad er hinunterstieg, nach dem blut'gen Haupt des Untiers schleudernd einen Marmorstein, denn so gebot des Zeus mutterloses Kind, und in tiefgezognen Furchen streuet er der Zähne Saat, da erhub vom Grunde sich gerüstet Volk, und übers Land hin schauet es, doch eiserner Mord stürzt es wieder in den Mutterschoß zurück, und mit Blut besudelt es die Erde, die es dem warmen Sonnenstrahle kaum gezeigt. Der ganze Chor, dir auch, welchen Jo die Urgöttin einst gebar, Epaphos, des Zeus entsprach, Rossner, ich rufe dir mit fremdem Laut, wohlan, höre mein Gebet, komm, o komm in diese Stadt, deine Enkel bauten sie, wo die zwei Göttinnen einst, Persephassa und die holde Damater, die Allherrscherin, die alles mit Früchten nährt, gewohnt, zu Hülfe sende die Weizenträgerin in diesem Land, alles ist ja Göttern leicht. Eteokles, Kreon, der Chor. Eteokles, geh du und führe des Menoikeus Sohn sogleich, Kreon, den Bruder Jokastas, her zu mir. Sag, über unseres Hauses und des Landes Heil woll ich mit ihm Rat pflegen, eh ich in die Schlacht ausziehe, sieh, er spare dir den Weg, denn dort seh ich ihn selber Ödipus' Palaste nahn. Kreon, traun, lange schweift ich, König Eteokles, dich zu sehen an den Toren der Kadmeier, und bei allen Wächtern sucht ich dich vergebens auf. Eteokles, auch ich, o Kreon, habe sehr nach dir verlangt. Aussöhnung ist unmöglich, das erkannt ich wohl, als ich dem Polyneikes zum Gespräche kam. Kreon, ich hört es, klein dünkt Theben dem Hochmütigen, der auf Adrastos seines Schwähers her vertraut, doch dieses ruht im Schoße der Unsterblichen, was unsere erste Sorge sein muß, das vernimm. Eteokles, was ist es? Ich errate nicht, wovon du sprichst. Kreon, es kam ein Überläufer vom Argeia her. Eteokles, und welche neue Botschaft bringt er uns von dort? Kreon, daß in gedrängten Haufen die Argiver schnell einschließen wollen ringsumher die Theberstadt. Eteokles, hinaus denn mit den Kriegern aus der Theberstadt. Kreon, voll Jugendfeuers überlegst du nicht. Eteokles, fort will ich, aus den Gräben fort, flugs in die Stadt. Kreon, klein ist die Anzahl dieser Stadt, zahllos der Feind. Eteokles, ich weiß es wohl, die großen Worte spart er nicht. Kreon, auch strahlt vor Hellas Völkern das Argivische. Eteokles, getrost, mit Leichen füll ich bald ihm seine Flur. Kreon, ich wünsch es, aber schweres Werk, glaub mir, ist das. Eteokles, in diesen Mauern halt ich nicht mein Heer zurück. Kreon, und doch, was alle Siege siegt, ist weiser Plan. Eteokles, so soll ich einen andern Weg einschlagen, sprich. Kreon, ehe du auf einmal alles wagst. Eteokles, stürz ich bei Nacht aus einem Hinterhalt auf sie? Kreon, und schlägt es fehl, wie rettest du dich wieder her? Eteokles, hold ist die Nacht uns beiden doch dem kühnen Meer. Kreon, graus ist ein Unfall in der Dunkelheit der Nacht. Eteokles, so dring ich bei dem Abendessen auf sie ein. Kreon, erschrecken wird sie das vielleicht, doch Sieg ist Not, und deine Rückkehr hindert Dirkas tiefer Strom, der weise Feldherr gibt um nichts die Sicherheit. Eteokles, wie, wenn wir nun anritten auf der Feinde her? Kreon, es schirmet eine Wagenburg rings alles Volk. Eteokles, was soll ich denn, hingeben dem Adrast die Stadt? Kreon, mitnichten, aber bist du klug, so sinn auf Rat. Eteokles, du selber hast wohl Besseres uns ausgedacht. Kreon, es sollen 7 Männer, hört ich, in dem Heer. Eteokles, ein schwacher Haufen wahrlich, und was sollen sie? Kreon, anführen die Geschwader wieder jedes Tor. Eteokles, was ist zu tun? Einschließen sollen sie mich nicht. Kreon, stell an die Tor auch 7 Männer wieder sie. Eteokles, Anführer oder zum Alleinkampf mit dem Speer? Kreon, Anführer und die tapfersten erwähle du. Eteokles, sie halten rings die Feinde von den Mauern ab. Kreon, auch Unterfeldherrn, einer kann nicht alles sehen. Eteokles, wähl ich nach Kühnheit oder nach Verstand sie aus? Kreon, nach beidem, denn allein vermöchte jedes nichts. Eteokles, So sei's, ich gehe zu den Bürgern und bestell, Heerführer, an die 7 Tore, wie du sagst, dass Mann und Mann sich hier und dort entgegenstehn. Dir jedes Namen sagen wäre nur Verzug, da unter unseren Mauern schon die Feinde stehn. Nein, flugs enteil ich, und ich will nicht müßig sein, o ständ im Heer mein Bruder wider mich und träf im Kampfe dieses Eisen den Unseligen, der mir die Stadt der Väter zu zerstören kam. Die Hochzeit, Schwester Antigones, und deines Sohns Haimon muß, wenn das Schicksal mir entgegen ist, dann dein Geschäft sein. Sie, die vormals ich verhieß, verheiß ich wieder jetzo, da ich scheiden muß. Du bist der Mutter Bruder, was ermahnt ich viel? Erweise der Verlobten, was dir ziemt und mir. Mein Vater hat sich blendend selber wider sich gewütet. Lobenswürdig ist nicht, was er tat. Uns tötet er mit Flüchen, hört ihn das Geschick. Eins nur vergaß ich, ob vielleicht Orakelspruch Teiresias, der Seher, uns zu sagen hat, ihn möcht ich hören, den Menoikeus, deinen Sohn, der deines Vaters Namen trägt, o Kreon, will ich mit der Bitte senden zu Teiresias, denn, um mit dir zu reden, eilt er gern hieher. Ich aber habe gegen ihn die Seherkunst einmal geschmähet, daß er mir erzürnet ist. Der Stadt und dir befehl ich noch, o Kreon, dies, wenn meine Sach obsieget, dann begrabet nicht in diesem Theberlande Polyneikes Leib. Wer das versucht, der sterbe, wär es auch ein Freund. Das hat ich dir zu sagen, ihr nun Diener, auf, bringt Schild und Schwerter und den ganzen Waffenschmuck, daß wir zum Kampf, der gegen uns androht, sogleich hinstürzen. Sieg begleitet die Gerechtigkeit, Vorsicht, die segenvollste der Göttinnen, fleh ein jeder an, zu retten die Kadmeierburg. Beide zu verschiedenen Seiten ab. Der Chor, Strophe. Tränenerwecker, o Krieg, was erfreust du dich Bluts und des Todes und stimmst nie ein in die Feste Lyaios? Lässest zum lieblichen Rhein der erblühenden Hore die Locken nicht hinfliegen, vereinend ein Lied mit dem Hauche des Lotos, das der Chariten der Freudigen voll ist? Argos gewaffneter Schar voran, der du Mord einhauchtest, tanzest du wie der Thebe den flötenlos nahenden Chortanz, nicht in der Thyrsus Entzückung umhüllt von dem Raube der Hirschkuh, schirrend an Wagen und Zaum die Gespann einhufiger Renner, jagst du herab zu den Fluten Ismenos, stolz, ob der Rossaufzug entflammend die Scharen Mykenes dem gesäten Geschlecht, und es entschwingt sich der waffenumschimmerte Chor auf die steinernen Zinnen des Tyriers. Traun, furchtbar ist die Göttin, die solches Weh bracht auf Aoniens Könige, Laios, viel duldende Enkel, die Zwietracht. Gegenstrophe. Dunkelheit, heiliger Hain, umschwärmet von Wild, Schneegipfel der Berg, o der Artemis Wonne, Kithairon, hättest du nie das dem Tode geweihete Kind Jokastas, Ödipus, aufgenährt, den vom Vater entfremdeten Säugling, welchen die goldene Spange gezeichnet, wer auch nie von den Bergen genaht, die geflügelte Jungfrau Jammer, Thebaias, Sphinx mit den unholdseligen Liedern, welche vor dem vierklauig herab zu den Tyriermauern schoss und der Menschengeschlecht zu der Lüft unbewandelten Lichthöhn raffete. Unter der Erd Aidoneus sandte sie Kadmos Völkern, andere unselige Zwietracht blüht wieder Anitz, Ödipus Stamm in der eigenen Heimat auf, nimmer erwuchs nichts Schönes zu schönem, ja, nimmer gedeiht unvergönneten Bundesfrucht, Sühne der Mutter und Schmach dem Erzeuger, denn das Bett des Verwandten bestieg sie. Schlussgesang. Du gebarst, Erde, du gebarest einst, hab ich daheim ehemals in barbarischem Lande vernommen, jenes dem Wildverschlinger, dem purpurkammigen Drachen, zähn entsprossene Geschlecht, Thebas, unvergängliche Zierde. Himmlische Götter auch kamen, Harmonia, dir zu dem Hochzeitfest, und der Leier erhuben sich Thebas Turm und Amphions Seitenklang, die phönikische Mauer des gedoppelten Stroms, womitten die Flut Dirkas durch das kräuterumgrünte Gefild hinströmt vor Ismenos Gewässern. Jo gebar die gehörnete Ahnin einst das Geschlecht der kadmeischen Könige, zahllose Segen empfing auch mit anderen andere wechselnd die Stadt. Auf der Höhe des Ruhms stand sie in enialischen Kränzen.